Es ist 6 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Detlef Dickmann. Guten Morgen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt bei mir. Ja, doch, ich war happy. Der deutsche Teilnehmer beim Eurovision Song Contest Jendrik Siegfried ist trotz seiner schlechten Platzierung mit seinem Auftritt zufrieden. Er wurde mit seinem Anti-Hass-Lied nur Vorletzter. Gewonnen hat Italien mit der Rockband Måneskin. André Schünke für WDR aktuell. Sie überzeugte in der Rotterdamer Ahoy Arena mit einem rockigen Protestsong, viel Feuerwerk und wenig Oberbekleidung. Dafür umso mehr Tattoos. Für Deutschlandsänger Jendrik reichte es trotz eines sympathischen, farbenfrohen und fehlerlosen Auftritts nur zum vorletzten Platz. Trotz Corona waren in der Halle 3500 Zuschauer, die an ihrem Sitzplatz keine Maske tragen und keinen Abstand halten mussten. Sie alle waren vor der Show negativ auf Corona getestet worden. In 5 Tagen müssen sie noch einmal zum Test. Anschließend wird wissenschaftlich ausgewertet, welche Auswirkungen das Event auf das Infektionsgeschehen hatte. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich dafür ausgesprochen, den Menschen im Gazastreifen schnell zu helfen. Es war die erste gemeinsame Stellungnahme aller 15 Ratsmitglieder seit Beginn der Eskalation vor 2 Wochen. Antje Passenheim, WDR New York. Beide Seiten des Konflikts müssten sich nun voll und ganz an die Beendigung der Feindseligkeiten halten. Es müsse dringend ein dauerhafter Frieden erreicht werden, der auf der Vision einer Region beruht, in der 2 demokratische Staaten, Israel und Palästina, Seite an Seite in Frieden mit sicheren und anerkannten Grenzen leben. Die Mitgliedstaaten betrauern in ihrem Text auch den Verlust von zivilen Leben infolge der Gewalt. Seit ihrem Beginn hatte sich der UN-Sicherheitsrat mehrfach mit dem Konflikt beschäftigt. Eine gemeinsame Stellungnahme war jedoch stets am Widerstand der USA gescheitert. Weitere Meldungen im Überblick. Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Ansteckungen ist von gestern auf heute bundesweit weiter gesunken auf 64,5. Dem Robert-Koch-Institut wurden über 6.700 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert noch bei gut 83. Die Bundesregierung will noch in diesem Sommer Impfmöglichkeiten gegen das Coronavirus für Jugendliche schaffen. Bundesgesundheitsminister Spahn plädiert dafür, BioNTech-Impfdosen für Schüler zu reservieren. Der CDU-Politiker sagte der Bild am Sonntag, bis Ende August sollten die Länder allen Schülern ein Impfangebot machen. Der Ausbildungsmarkt in Deutschland ist offenbar eingebrochen. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe berufen sich auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Demnach ging bis April die Zahl der Bewerber und auch das Angebot an Lehrstellen gegenüber dem Frühjahr deutlich zurück. In China sind bei einem 100-Kilometer-Marathon durch ein plötzliches Unwetter mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Das berichten staatliche Medien. Das Rennen fand in einer Bergregion statt. 30 Kilometer nach dem Start wurden die Teilnehmer von Hagel, Eisregen und Sturm überrascht. Cosmo aus der Region. Seit dem Wochenende dürfen Kneipen in Münster auch wieder Gäste in Innenräumen bewirten. Ann-Marleen Holt, WDR Münster. In Münsters Altstadt war richtig viel los. Vor und in den Kneipen saßen überall Menschen. Ein frisch gezapftes Bier war für viele eine willkommene Abwechslung, trotz Regenwetter. Einige Gäste waren extra aus dem Umland hergekommen. Drinnen in der Kneipe zu sitzen, ganz ohne Maske, für viele Menschen war das ungewohnt. Zu lange ist er her, der letzte Kneipenbesuch. Ansonsten war der Abend im Münsteraner Kneipenviertel fast wie vor der Pandemie. Gute Stimmung, Musik und zufriedene Gastwirte. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Der Tag beginnt mit vielen Wolken und immer wieder Schauern. Schon bald wird es von Eifel und Rheinland her aber trockener. Am Nachmittag zeigt sich auch mal die Sonne. Kurze Schauer sind weiter möglich. Die Höchstwerte in Winterberg 11 Grad, in Schleiden 14 und in Recklinghausen 16 Grad. Am Pfingstmontag weiter viele Wolken und auch Regen. Am Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 20 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Tomorrow. se come también, si no vacilo, se come también, que para gozar. Iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom, iriribom. Jimboro, jimboro, jimboro. También, si no vacilo, se come también, que para gozar. Iriribom, iriribom. Vacilo, se come también, que para gozar. Iriribom, iriribom. Recorriendo todo el mundito para encontrarte y estarlo tú. encontré que me dieron mal. Antes estaba sola y perdida, y ahora te tengo y soy mejor. Y encontré que me dieron mal. Soy el pirata y tú mi tesoro, mi sol, mi tierra, mi dulce amor. Angelito mío que tanto me guarda, bendíceme pa' que siempre me haga falta. Con tu mirada siento que tengo todo, y siento paz cuando beso tus labios rojos. Me prende más mi voz, oh. Eres siempre mi antojo, y solo por ti, baby. Ya encontré que me diera amor. Antes estaba solo y perdido, y ahora te tengo y soy mejor. Ya encontré que me diera amor. Pirata y tú mi tesoro, mi sol, mi tierra, mi dulce amor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. He conocido muchos lugares, yeah. Muchos hombres y todos son iguales. Pero no hay nadie que te iguale, porque tus besos son los que valen. Bad milk. Ya no quiero a nadie diferente cada vez que apague la luz. Sola y vacía mantenida hasta el día que llegaste. Eres todo lo que tengo, ven y rompamos el silencio. Es el momento de prendernos, yeah. Y si más te pienso, más me tiento, oh. Eres todo lo que tengo, ven y rompamos el silencio. Siempre a tu disposición, pa' los otros pongo en nuevo avión. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y siento paz cuando beso tus labios rojos. Rozando con la mía, yeah. Si me enamoro, mala mía, yeah. Mira tus ojos y no lo creo, yeah, bro. Yeah, bro, bro, bro. Encontré lo que deseaba desde hace tiempo, yeah, desde hace tiempo. Başında ne yarar gitsen peşinde, varken varken kalbine başka bir insan. Bugüne değil kısmet, sonraki hayatında gel. Öyle bakıp yama bana nispet, bir sonraki hayatında gel. Belki senin ama istek, bir sonraki hayatında gel. Elveda maalesef, bir sonraki hayatında gel. Onu başla sahibine, başla onu sahibine. Yeter ki bir gün kum olduğunda gel deniz olsa elimde. Kaybolan bikininin maviliğinde, mamacita muy bonita, konuşam dilinde. Sevişelim bedenlerimizin haricinde. Sus konuşma bir dinle, only senin adın hala dilimde. Tarihi var onu bari silme. Sevişelim Bodrum sahilinde, yeah yeah sahilinde. Sitemleri bırak, oralara girme. Gitme bırakma, kal dibimde. Sevemez seni benim gibi kimse. Sensiz ev bile değil evimde. Bugüne değil kısmet, bir sonraki hayatında gel. Öyle bakıp yama bana nispet, bir sonraki hayatında gel. Belki senin ama istek, bir sonraki hayatında gel. Elveda maalesef, bir sonraki hayatında gel. Kafamdakileri sana desem, yeah. Yeni Gucci yeni desen, all white drip sanki kefen, yeah. Yaktın beni öldürdün, yakışıyor sana özgürlük. Yazdım seni kalbime ben, okudum şari döktürdüm. Tüm ruhumu söktün dün. Tam 21 gram eksik ölçtürdüm. Sen bir kös su içip seni öksürsün. Gelip söksün içim gücüm gönlüm. Bir sonraki ömrüm gör beni lütfen. İsterse elimden alırsın bütün süksen. Gel benle yüksel, dudakların iksir. O nasıl mimikler? Sen bir fidan olsan her yere seni diksem. Serpil filizler. Bugüne değil kısmet. Bir sonraki hayatımda gel. Öyle bakıp yapma bana nispet. Bir sonraki hayatımda gel. Belki senin alan istek. Bir sonraki hayatımda gel. Elveda maalesef. Bir sonraki hayatımda gel. Lesben, die Transen, die Tosses, die Furz, Pusses, ja, das ist für die Ladies. an all meine Queens. Das ist für die Ladies. Sei nicht eine von vielen, bleib stark, egal was auch geschieht. Das ist für die Ladies. So sexy und sweet, ich hasse deinen Ex aus Prinzip. Das ist für die Ladies. Sie sagen mir zum Ernst, wow, aber sorry, das war sie noch nie. Das ist für die Ladies. Avant 6h, pas au rendez-vous, il faut venir le dos. Debout pas d'un croisé, d'un mauvais l'air. Faut pas un parasol dans la case. Passe pas balier après 6h. Pension panga ou à game malheur. J'étais là quand matin avant soleil. Quoi qu'à faire, il se fait gaz animaux. Des invitations pour travailler. Quoi qu'à faire, il se fait gaz animaux. Des invitations pour travailler. Donne-nous la main, camarade, pour ça causer là. Donne-nous la main, camarade, sans pas dire cela. Oh, donne-nous la main, camarade, pour ça causer là. Donne-nous la main, camarade, sans pas dire cela. Dans la rivière, des assez capsules, canettes, cadoc, des arômes de bois pour qu'y manger, des graines maïs pour donner volaille, des arpose la colle pour trois oiseaux, des assez la rousse main galée, des assez la rousse main galée. Frankreich. Tempo Tempo, The Tony Allen Celebration von Fixi und Nicolas Giraud. Ah.

brasileiro brasiliano não joga sujeira debaixo do pano. Brasileiro brasiliana não pega essa estrada sabendo que é engano. Vai brasiliano, você nunca foi norte-americano. Brasileiro brasiliano não faz mais sentido ficar reclamando. Não sou bandoleiro, ouço a badalada de um sino que vai tocando bandeira, escudo, espada. Amiga, pensando bem, pensando com coração, não bote a cabeça a prêmio, procure outra direção. Eu preciso de você viva, você precisa dessa canção. E quando o contrabaixo faz tum-tum, a guitarra faz tenco-tenco, coração bate tum-tum. Que saudade faz quanto tempo, quanto tem. Tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem. Quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto tem, quanto billets plans violets en vol au vent survolant livraison. Gilet blanc t'achètes sans cacher dans casier d'adolescent. Cardigan Louis Vuitton pour 2 francs montant de fabrication. Prisonnier isolé réveillé par billets de chiffonnier. Salarié sous-payé avarié soudoyé suicidé. Lampadaire sans lumière éclair SDF et bandoulière. Antipode de la mort d'Andicos peu clamant visionnaire. Tatouage insensé cafouillage de pensée tout l'été. Dénudé pendu blé très moussé sous l'effet de la scène. Policier étranger dérangé pour ce qu'il est pour foncer. Odyssée mystifié, colisé, réparé, offensé. Dums. Qui sont-ils quand ils n'ont jamais vraiment été? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. La gériatrie à la maternité, des félicités au RIP. On fait tout d'avance parce qu'il n'y a pas de replay. Tout peut s'arrêter, les 2 barres parallèles sont des carrés dans la réalité. Toujours paniqué, car toujours paniqué. Vie, mort, mensonge et vérité. Une infinité de fins, ou une fin à une infinité. Déguisé en être humain, brun, semblant d'humanité. Charnel sans les générosités, pour hypnotiser les gens. Pendant qu'on dit immigrés, se mettent à copiner des clans. Se mettent à cotiser des camps, où sont entassés des. Je crois que le plus intelligent serait d'avouer qu'on est con, serait d'avouer qu'on est blanc, noir ou quel que soit le ton. Voir ce que nous laisse le temps, croire en nous mais sans le en. Car qui sommes-nous vraiment quand on l'est pas vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Humain, je suis plus trop humain. Mais plus que humain quand je vois l'humain. Puis soudain plus rien. Y'a plus trop d'humains que des terriens. C'est un grand terrain. Qui sème, qui se tue, qui saigne pour rien. Comme un chérubin. La seule voix que je suivrai c'est celle de mes cordes vocales. Quand on meurt on ne fait pas appel. La vie a ses failles. Facture, courrier et rappel. Pousse à faire du sale. Ils ne se veulent pas du bien, l'humain se fait du mal. Pour être ensemble devant nous vivre séparément. Je crois que dans l'ensemble c'est plus facile quand on se ment. Y'a des gens comme moi qui ne savent plus trop ce qu'ils sont. Qui se posent la question, mais qui suis-je vraiment quand je ne suis plus vraiment? Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. Personne n'a déjà rêvé de naître. Perdu dans le berceau, je n'ai pas cessé de naître. J'ai couru dans mon cerveau jusqu'au fond de mon être. J'ai trouvé loin de mes vaisseaux tout ce qui faisait mon être. t'ai fait un gros bisou. Ouais, je sais pas. Chérie, je t'ai fait un gros bisou. Je t'embrasse fort. Je t'ai fait un gros bisou. Je t'embrasse fort. Bye bye. Te che non sei dei miei, con la tua faccia da su tutto poi non sei mai un cazzo fra. Dovrei dire a sta gente che non sente frate a pincia sul blan. Mi vengo necoli che brodi che ma ok, non vali niente, quindi se qualcuno vale non lo sai. Ti prenderò rosie, che farai passire se tradire fare ce ne vuole. E tra le spine due o tre lire di motivazione. Ma mica il tuo amore, non mica il tuo cuore, del tuo cuore di ice. Se penso alle parole, per potermi esprimere non mi esprime, sembra un cantastorie. Quindi dire fino a questa fine che ci tiene a cuore. Ma non so se dire no, oppure sì, oppure boh. Yeah, yeah. Ma se vai su YouTube, quello parla di me. Che se parlo di ansia in blu, non vuol dire sto male. Cose, professore, non ci ho mai detto non andavo a scuola. Eppure in New School sono dentro consumato suole. E per le suore che fa le escort trasformo il dolore in dolore. Mi fa male lo stesso. Dovrei, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto poi non sei mai un cazzo fra. Dovrei, dire a sta gente che non sente frate piccia su blan. Mi vengo le coli che brodi che ma ok. Non vali niente quindi se qualcuno vale non lo sai. I get it, I know you love to hate me. Moving on, on, on, on, on. I get it, I know you like to date me. But you're wrong, wrong, wrong, wrong. I left it for the money, fair enough. Sorry, bitch, didn't really, really care enough. I'm sorry, girl, your number's blah. Stop, stop, stop, girl, you got dropped. You didn't believe me, nope. You didn't trust me, nope. Well, I can guarantee that you're gonna put my music on. I had some patience, yep. I found a cadence. I thought I'd never say thank you all who did me wrong. Well, I'll be honest, I ain't the sympathetic. Got a problem about giving a shit. I'm empathetic, I'm a leader than the rest, and I know I'm hypothetic, got no problem. Making a couple big hits, I wouldn't sweat it. Dovrei, con la mia mente veramente staccare, andare offline. Dimmi perché è sempre te che non sei dei miei. Con la tua faccia da su tutto, poi non sei mai un cazzo fra. Dovrei, dire a sta gente che non sente frate, piccia su blan. Mi vengo le coli che brodi che ma ok. Non vali niente, quindi se qualcuno vale falsi di scumore come un ascensore. Dico sono spento da ste storie. Rombe non colore ma 20 e mezzo secondo brother. Ci faccio un quadro un po' malato, ce l'ho già in mente. Ok, ecco fare rapper quanto varrebbe una tua canzone tipo le tette di un influencer. Non andavo a scuola ma sono la new school. Quello vorrebbe, quello vorrei, quello con rap me fa bene lo stress. Non fra, con la mia mente veramente sta creando un frame di me perché sempre te che non sei te mi ricordo tu faccio da sotto tutto bene non sei un cazzo fra. Dovrà questa gente che non sente frate che c'è sto plan. Mi vengo le coli che pratiche. Ok, non vale niente quindi se